Ja, Freunde, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Ärztepfusch. Nach Schätzungen der Patientenverbände beläuft sich die Kunstfehlerrate mehr als 100.000 Fälle pro Jahr. 25.000 Fälle davon enden tödlich. Wer von euch hat in der näheren Umgebung oder in der Familie so etwas schon erlebt, damit Erfahrungen gesammelt? Wer von euch ist selbst betroffen von Ärztepfusch? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, ihr erreicht mich unter 0180-5678-111 per Telefon und per Fax unter 0180-5678-110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist Christiane und die ist 37 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen, Christiane. Guten Morgen. Ich bin selbst betroffen vom Kunstfehler. Hatte mal einen ganz normalen Außenbandriss mit 23. War dann 5 Jahre Simulant. Nach dem Außenbandriss darf man also auch keine Probleme haben. Ein Außenbandriss? Ja, ich bin morgens beim Aufstehen ganz normal umgeknickt. Mhm. Und nach 5 Jahren hat dann ein Arzt aufgemacht und dem kam ein Außenknöchel entgegen. Der war total verfault, der war flüssig. Mhm. Den hat man dann entfernt. Moment, nach 5 Jahren erst? Nach 5 Jahren. Also 5 Jahre hat mir kein Mensch die Schmerzen geglaubt. 5 Jahre lang haben Ärzte zu dir gesagt, sie bilden sich das nur ein. Ja, ja. Ich stelle mich an, ich bin sehr schmerzempfindlich. Das darf eigentlich nicht sein. Mhm. Bei wie vielen Ärzten warst du während dieser 5 Jahre? Ja, bei verschiedenen. Also bei Chirurgen dann. Die haben dann auf den Fuß rumgedrückt, aber der war weder geschwollen noch sonst irgendwas. Mhm. Und die Außenhülle vom Knöchel stand, deswegen konnte man das auf dem Röntgenbild nicht erkennen. Mhm. Dann hat man den Außenknöchel entfernt, hat mir dann aus dem Beckenkamm 9 gebastelt. Jetzt waren aber die Gelenke, das ist dann nach und nach versteift worden. Und nach 5 Jahren wurde der Fuß amputiert. Zuerst der Fuß und dann nochmal bis zum Knie, weil alles mit Kohlefasern durchsetzt war. Da waren Kohlefaserband drin, Teflonband und ein Stückchen Gummihandschuh. Die bitte, ein Stückchen Gummihandschuh? Das hat aber keinen Schaden angerichtet. Das war nur so noch mit dabei. Diese Kohlefasern waren wie Säure, die haben alles zerfressen. Woher genau kamen diese Kohlefasern? Das wurde mir eingesetzt, ohne mein Wissen. Mhm. Das kam ganz frisch auf den Markt. Der Arzt hatte ein Muster zugeschickt bekommen. Das war seine letzte Operation. Mhm. Und der hat mir das einfach eingesetzt, ohne mein Wissen. Jetzt. Welchen Sinn sollten diese Kohlefasern haben? Mein Band ersetzen. Mhm. Ja. Und nachdem das dann alles raus war, habe ich dann auch gefragt, was ist mit meinen eigenen Bändern? Die durften ja eigentlich dann auch nicht mehr da sein. Die waren völlig intakt. Mhm. Da war also nichts dran. Ne? Also... Du hast das jetzt in ein paar Sätzen zusammengefasst. Das ist ja eine ungeheuerliche Geschichte. Also man hat dich 5 Jahre, man hat es fehldiagnostiziert, 5 Jahre lang. Ja, ja. Noch schlimmer, man hat dich als Simulante dahingestellt. Ja. Und dann ist, nachdem man es entdeckt hat, ist alles schiefgelaufen. Nee, das ist alles in Ordnung gelaufen, in Ordnung gegangen. Nur eben, die konnten das Bein nicht mehr retten. Das hat naja, gefressen. Naja, gut, ja. Also das, dadurch, dass es so lange gedauert hat, bis das man es aufgemacht hat. Mhm. Die Gelenke waren zerfressen, die wurden dann auch weggeschliffen dann beim Versteifen. Mhm. Das hat immer weiter geeitert, da war hinterher eine Knochenmarkentzündung, Knochenhautentzündung, das tut auch fürchterlich weh. Und eben bis zur Amputation dann. Ne? Jetzt sag nochmal einen Satz zu dem Stück von dem Gummihandschuh. Ja, das lag zwischen den Kohlefasern eingebettet, also ich habe das auch nur aus Berichten, das hat mir also auch kein Arzt erzählt. Mhm. Das lag eingebettet in den Kohlefasern, hat aber keinen Schaden mehr angerichtet. Dieses Stück hat man schlichtweg vergessen. Ja. Das ist bei allen Operationen passiert. Bei der ersten Operation muss es drin geblieben sein, weil sie es bei der zweiten gefunden haben. Mhm. Ne? Das stand dann mit in diesem Bericht drin. Du musst ja in all diesen Jahren unerträgliche Schmerzen ausgehalten haben. Ich habe die immer noch. Mhm. Also man sagt, wenn man sehr, sehr lange mit der Amputation wartet, oder ist bei vielen Amputierten so, dass die Schmerzen irgendwo bleiben. Bei mir sind sie geblieben, die sind noch schlimmer geworden. Wann genau war jetzt die Amputation? Wie lange ist das her? 92, also auch schon eine ganze Weile her. Ja, ja, ja. So, nun heißt unser Thema heute Abend Ärzte-Kunstfehler, Ärzte-Pfusch. Ja. Hast du in irgendeiner Weise etwas unternommen? Hast du versucht, Ärzte zur Verantwortung zu ziehen? Ja, ich habe erst also die Ärztekammer angeschrieben. Mhm. Die lehnen natürlich erstmal von vornherein ab, das ist völlig klar. Dann habe ich durch einen Zufall den Gutachter kennengelernt. Die geben sich ja nicht zu erkennen. Und ich bin in ein Krankenhaus gefahren im Sauerland, habe gedacht, die können mir da irgendwie helfen. Der sagte, boah, ich kenne ihren Fall, ich bin Gutachter bei der Ärztekammer. Mhm. Und sagte, das, was der Arzt gemacht hat, ist absolut super. Wir selbst haben 3 Prozesse am Arsch hängen wegen künstlicher Bänder. Mhm. Und daraufhin habe ich die Klage eingereicht. Da habe ich gedacht, also wenn die sich dagegen und die Gutachten schreiben, da muss man mit einer Klage durchkommen. Ich habe es dann auch geschafft. Du hast es geschafft? Mit welchem Resultat? Ich habe eine Abfindung bekommen also im Vergleich ist das auseinandergegangen. Mhm. Ich habe 150.000 Mark bekommen. Mhm. Das ist im Vergleich zu den Schmerzen oder zu dem versauten Leben auch. Mhm. Ich habe nicht mehr viel vom Leben irgendwo. Mhm. Ist das nichts. Mhm. Nur eben, es war eine unheimliche Genugtuung. Der Arzt hat mich vorm Gericht unheimlich angegriffen, wie ich ihn verklagen könnte. Und der ging irgendwie unter der Teppichkante wieder raus. Mhm. Ne? Mhm. Und das war ein tolles Gefühl irgendwo zu gewinnen dann. Ne? Mhm. Ist klar. Hattest du Angst, als du diese ganzen Sachen eingeleitet hast? Ich könnte mir vorstellen, dass man dann auch vor so einem Berg steht. Man ist selbst unheimlich geschädigt, hat Probleme, hat Schmerzen. Man hat Angst, dass zum gesundheitlichen Ruin der finanzielle kommt. Eben. Hattest du zum Beispiel eine Versicherung, eine Rechtsschutzversicherung? Nein, gar nichts. Ich hatte überhaupt nichts. Also ich war noch sehr jung, ich war gerade mit meiner Ausbildung fertig, war gerade so weit, um mir irgendwo mein Leben einzurichten und dann war alles vorbei. Ich hatte nichts, ich musste bei Freunden wohnen, ich konnte mir meine Wohnung nicht mehr leisten, ich kriegte Sozialhilfe zwischendurch. Ich bin jetzt mittlerweile Rentner oder jetzt auch schon seit 7 Jahren. Bis das so normal wieder lief, war das unheimlich schwierig. Du bist dann voll Risiko gefahren. Es hätte ja auch passieren können, dass du sehr viel Geld... Dann wäre ich ruiniert gewesen. Ja. Und ich hab nur gedacht, damit muss ich durchkommen. Das geht anders nicht. Wie hast du das gemacht? Hast du dich damals direkt an einen Arzt... Ich habe mich an einen Rechtsanwalt gefahren. Genau. Ja, in Essen. Ich musste zum Landgericht direkt hin. Und der hatte viel Ahnung von den rechtlichen Sachen irgendwo, aber von den medizinischen Sachen haben die auch wenig Ahnung. Mhm. Da muss man sich selber hinsetzen. Ich habe medizinische Fachbücher gelesen, habe mir auch von Ärzten helfen lassen. Ich habe auch noch tolle Ärzte gefunden dazwischendurch. Du gibt es ja auch viele Selbsthilfegruppen von betroffenen Patienten. Mit denen hattest du keinen Kontakt? Nein. Nein, ich denke mir mal, ich habe zum Beispiel mal mit einer Gruppe Kontakt bekommen, jetzt im Nachhinein. Die gehen zum Beispiel mit zu jeder Verhandlung. Mhm. Ich finde, dass ist eher ein Nachteil, wenn die da mit hinten drin sitzen, so als mahnendes Beispiel, da muss sich doch der Richter und alle anderen erpresst vorkommen. Mhm. Na gut, also aber vielleicht ist es auch eine ganz gute Unterstützung für den einen oder anderen, der sich dann sehr einsam und allein davor kommt in dem Gericht. Ja, sicher, das ist. Mhm. Aber ich denke mir, da muss ich ganz alleine durchkommen, auch wenn welche im Hintergrund sitzen, die können mir nicht helfen. Du bist jetzt Rentnerin? Ich bin Rentnerin, ich bin erwerbsunfähig. Und alles wegen dieser Sache, ne? Ja. Ich habe immer noch extrem starke Schmerzen. Mhm. Ich nehme also Morphium dagegen, mehrere Male am Tag. Die Schmerzen können einen wahnsinnig machen. Nach 7 Jahren, ne? Muss man sich vorstellen. Ja, seit 7 Jahren nehme ich das Zeug auch. Ne? Ja. Hast du auch mal irgendwie nochmal versucht zu kontaktieren, die Ärzte, mit denen du ganz am Anfang Kontakt hattest? Nein. Das nicht? Nein. Das hat auch keinen Sinn mehr. Mhm. Erstmal ist es jetzt sehr lange her. Mhm. Die würden sich doch, ich glaube, die würden sich da auch gar nichts von annehmen. Mhm. Die sind dann also auch sehr eiskalt und gehen darüber hinweg. Ne? 150.000 Mark. Ja. Das ist natürlich, wie du selbst gerade gesagt hast, im Prinzip natürlich kein Gegengewicht für all das, was du... 19 Operationen waren das. Also bei der 18. nur erstmal der Fuß amputiert, bei der 19. bis zum Knie. Alleine das, die 5 Jahre dazwischen. Mhm. Oder auch was jetzt alles so kommt. Ne? Mhm. Was kommt jetzt alles? Ja, nee, man kann nicht mehr arbeiten gehen. Die ganzen Folgeerscheinungen davon. Ja. Also auch die Folgeerscheinungen am Körper. Man hat ja auch durch das Krücken, ich gehe nur an Krücken oder sitze im Rollstuhl, Rückenprobleme, die Knochen verschieben sich alle. Mhm. Da sind so viele Sachen, die das alles nach sich ziehen. Ne? Christiane, wie denkst du heute über Ärzte? Nach all dem, was du mitgemacht hast? Also ich habe 2 super Ärzte, muss ich dazu sagen. Ich denke mir mal... Die Ärzte müssen zu den Patienten genau das gleiche Vertrauen haben, wie ich zum Arzt haben muss. Mhm. Die meisten Ärzte zweifeln erstmal an, was man sagt. Mir ist das letztens noch passiert. Die sagte so, ich kann mir unter Phantomschmerz gar nichts vorstellen. Ich kann das gar nicht glauben. Sagt ein Arzt, eine Ärztin? Eine fremde Ärztin. Mhm. Da habe ich so gedacht, die muss einer eine Waffel haben. Wie kann die das zu mir sagen? Mhm. Und das hat mit Ärztinsein nichts zu tun. Also die müssen mir erstmal bedingungslos glauben, wenn ich da hingehe, mir tut das weh, dass mir das weh tut und das muss untersucht werden. Wie die ersten 5 Jahre, da wird man einfach weggeschickt. Das funktioniert so nicht. Ne? Aber also, es gibt auch noch tolle Ärzte. Ne? Also deine Erfahrung nach dem, was du da alles durchgemacht und durchgeworfen hast, ist, wenn man in eine solche Situation gerät, unbedingt sich wehren und aktiv sein. Kämpfen muss man. Kämpfen, ja. Nein, es gibt auch eine Genugtuung hinterher. Man hat einen Hass auf den Arzt. Mhm. Weißt du, was aus diesem Arzt eigentlich geworden ist? Praktiziert der ganz normal weiter? Der praktiziert ganz normal weiter. Das war damals seine allerletzte Operation in dem Krankenhaus. Der hat sich danach selbstständig gemacht. Mhm. Ja, und praktiziert munter drauf los. Mhm. Operiert zurzeit dann eben nicht, weil er in der Praxis ist. Das ist eigentlich auch ganz gut so. Ich traue dem auch nicht mehr viel zu. Ja. Aber man ist da vorher eingenommen. Liebe Christiane, danke für deinen Anruf. Jo. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Jo, schöne Sendung. Mach weiter. Tschüss, Christiane. Tschüss. Herzlich willkommen, Anita, 42 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Anita. Ja, ich habe eigentlich drei Sachen im Prinzip auf Ärztefusch. Einmal einen Papagei, einmal eine Katze und einmal meinen Sohn. Mhm. Fangen wir mit dem Sohn an, ich glaube, das ist wichtiger. Ja, mein Sohn, der ist jetzt 18 und ist vor 14 Jahren, hat man bei ihm festgestellt, dass sein Meniskus an beiden Knien nicht in Ordnung ist. Mhm. Und wobei die linke Seite schlimmer war wie die rechte. Er sollte also dann operiert werden an der linken Seite. Gemacht worden ist die rechte, versteht sich spiegelverkehrt. Ja, war am Montag die Operation, Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende. Ja, kann ich den Arzt ja irgendwo verstehen, aber trotzdem. Also an der falschen Seite operiert worden. Richtig, genau. Und jetzt hat er heute an der Seite, wo er operiert worden ist, Beschwerden. Das hat sich aber jetzt erst herausgestellt, seitdem er bei der Bundeswehr ist, da richtig marschieren muss, dann geht ihm das Knie weg und er kann nicht mehr laufen, nicht auftreten und gar nichts. Das ist also jetzt alles in der Schwebe. Wissen wir also im Moment noch nicht, was das werden wird. Wie war denn das damals dann, als er aus der Operation, aus der Narkose erwacht ist und ihr das mitbekommen habt, dass das falsche Bein operiert wurde? Ja, wir haben den Arzt gefragt, sagen Sie mal, haben Sie nicht das verkehrte Bein gemacht? Auch hat er gemeint, ja, das ist ja auch kaputt gewesen, also haben wir das mal erst gemacht. Mhm. Und das andere kann man ja noch absehen, vielleicht wird das wieder besser. Damit waren wir dann damals abgetan und fertig. Und das eigentlich kranke Bein ist nie operiert worden? Nein, bis heute nicht. Und da hat er auch keine Beschwerden drauf, komischerweise. Aha. Ihr habt dann damals auch nichts unternommen gegen den Arzt? Nein, wir haben dem Arzt damals vertraut. Es ist auch gut gegangen, bis jetzt vor einem halben Jahr, bis er zur Bundeswehr kam. Nun sind viele Jahre vergangen und wahrscheinlich sehr schwierig, da in irgendeiner Weise noch etwas zu machen. Richtig, genau. Ja, nur wie gesagt, es ist jetzt alles noch in der Schwebe. Mhm. Er ist jetzt in Hamm gewesen, im Bundeswehrkrankenhaus gestern und heute zur Untersuchung. Mhm. Und man muss jetzt abwarten, was es da gibt, was man da jetzt weiter tun kann und was dann eben halt anläuft, weiß ich auch noch nicht. Habt ihr euch mal erkundigt, ob man da überhaupt noch was machen kann? Nee, noch bis jetzt noch nicht, das ist alles noch viel zu frisch. Also sag mal genau, wie viele Jahre sind jetzt vergangen seit dieser Operation? 14 Jahre. 14 Jahre sind es, seitdem vergangen jetzt. Also wir sind nach der Pause, verbunden mit Christian Zimmermann. Christian Zimmermann ist Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Marburg. Der wird vielleicht auch zur Stichwort Verjährung ein paar Sätze sagen können, dann auch vielleicht auch zu eurem Fall. Ja, wäre vielleicht ganz schön. Ja. Aber ich habe eigentlich angerufen wegen unserer Tiere. Es gibt auch Ärztepfusch bei Tieren, ne? Richtig, ja. Genau. Ich hatte also vor Jahren mal eine Blaustirn-Amazone, sprich einen Papagei. Mhm. Und der hatte sich erkältet durch Durchzug hier und so weiter, weil die sind sehr... Bitte? Anita? Ja? Was war da gerade? Weiß ich nicht, da hat irgendjemand gesprochen, der kriegt alles mit. Mhm. Naja, auf jeden Fall hatte der sich erkältet, die sind sehr empfindlich, diese Tiere. Und ich musste, also weil unser normaler Tierarzt in Urlaub war, zu einer Vertretung, und dem habe ich dann den Vogel vorgestellt, ja, sagte, der ist erkältet, ich gebe ihm jetzt eine Antibiotikaspritze. Und Papageien oder überhaupt Vögel bekommen diese Spritzen in den Brustraum. Mhm. Ja, und bei dieser Behandlung hat der Arzt dann dem Vogel den Luftsack angestochen. Mhm. Das heißt also, dass der Vogel auf einer Seite den Luftsack nicht mehr aufpumpen konnte zum Fliegen. Und das ist für diese Vögel ganz wichtig. Mhm. So, naja, und dann stellte sich raus, ja, wenn er flog also immer sehr schräg, wie so eine Schwalbe, wenn überhaupt. Und er ist dann 2 Jahre später gestartet aus seinem Käfig Richtung Küche, ist vor den Küchenschrank geknallt, hat sich das Genick gebrochen und starb. Mhm. So. 2 Jahre später, als Folge von diesem ärztlichen Eingriff. Ja, und dann hatte ich also vor 5 Jahren ein Thema mit einer Katze, auch der Tierarzt für den Urlaub, wie es immer so ist. Mhm. Ich musste zur Vertretung hin, das Tier war vorher von unserem Tierarzt also kastriert worden, die Fäden sind gezogen worden und am selben Abend begann diese Katze abends zu brechen. Ich habe da mit dem Tierarzt noch gesprochen und er sagt, ja, das macht jetzt die Aufregung sein. Das Tier ist eben halt sehr sensibel und machen sich keine Sorgen. Naja, er fuhr dann also auch in Urlaub und der Samstag kam und ich musste dann doch, weil das Tier mit dem Brechen nicht aufhörte und das Erbrochen auch sehr stark roch, zur Vertretung zu einer Tierärztin. Mhm. Die hat dann das Tier fürchterlich gequält und hat dann gemeint, ja, das Tier vielleicht irgendwas verschluckt. Ich sage, nein, das Tier hat nichts verschluckt, keinen Fremdkörper, kein gar nichts. Das Tier wurde geröntgt, es wurde eine Kotprobe entnommen und alles Mögliche mit angestellt. Sonntags musste ich dann nochmal wiederkommen, weil das Tier unheimlich an Flüssigkeit verloren hatte. Was ist dann passiert? Ja, was ist dann passiert? Die Ärztin konnte also nicht feststellen, an was das nun lag, warum dieses Tier so fürchterlich viel Flüssigkeit verlor, warum das Tier plötzlich 41 Grad Fieber bekam. Und ich bin dann montags zu unserem alten Tierarzt, der dann wieder da war, hingegangen und der sagt mir in 5 Minuten, das Tier hat ein akutes Nierenversagen. Mhm. Was ist aus dem Tier geworden? Das Tier lebt heute noch. Sie hat eine Woche um ihr Leben kämpfen müssen. Sie hat es überstanden. Sie ist putzmunter heute. Mittlerweile 7 Jahre alt. Ja. Nur eben halt diese Tierärztin war 2 Tage nicht in der Lage festzustellen, was dem Tier nun wirklich fehlt. Also, ich mache mir den Bogen zu deinem Sohn. Ich hoffe, dass dein Sohn, dass das dass das irgendwie wieder eingerenkt wird. Ne? Ja, ich würde es hoffen. Nur wie gesagt, es ist alles im Moment noch in der Schwebe. Man weiß nicht, was da kommt. Nur halt sehe ich das auch nicht an, dass man das irgendwo dann so schlören lässt, dass die damals vor 14 Jahren versaut wurden. Also wie gesagt, vielleicht kriegen wir da gleich noch eine fundierte Information von Herrn Zimmermann. Ja, da wäre ich sehr dankbar für. Schönen Gruß an den Sohn und alles Gute. Alles klar. Tschüss, ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich den André und der ist 29. Ja, hallo, grüß dich. André, hi. Thema Ärztepfusch bei uns heute Nacht hier. Ja, so sieht's aus. Da passe ich hervorragend rein. Da passt du hervorragend rein. Mhm. Was ist passiert? Und zwar habe ich in jungen Jahren gedacht, ja, ich muss mir mal die Ohren anlegen lassen. Ganz simple Operation, 45 Minuten normal. Das hat sich aber leider so ergeben, dass die Operation dann 6,5 Stunden gedauert hat. Du hast also Schlappohren, wenn man das so sagt? So sieht es aus, aber richtige. Also richtige Segelohren. Richtige Segelohren. Und das ist ja normalerweise, sagt jeder Arzt, das macht man eben ein Assistenzarzt. Genau. Ja. Und das hat bei mir auch ein Assistenzarzt gemacht. Ja. Das Problem ist nur, es werden ja Knorpel entfernt. Mhm. Und diese Knorpel sind halt dementsprechend, ja, das lief dann alles daneben. Und dann, ich hatte es in Teilnarkose mitbekommen. Und dann, ja, hat der Assistenzarzt den Professor gerufen und hat gesagt, er kommt nicht mehr weiter und ist bei mir zu tief reingegangen. Mhm. So, daraufhin haben sie dann 6,5 Stunden versucht, das zu reduzieren. 6,5 Stunden? 6,5 Stunden. Wie alt warst du? Oh, wie alt war ich da? Da war ich 16. Mhm. So, jedenfalls haben sie das versucht zu reduzieren. Ging aber nicht. Und dann bin ich auch ab und zu weggeklappt vom Kreislauf her, weil ich habe das ja alles mitbekommen. Mhm. Sie haben mich nie in Vollnarkose gesetzt. Mhm. Ja, ja. Es ging dann die Operation zu Ende und haben gesagt, es geht jetzt so in Ordnung und das kriegen wir hin. Mhm. Naja, nach 6 Wochen kommt der Verband ab und dann haben sich Keloide gebildet. Was ist das? Wildwucherung. Okay. Da hat man mir noch gesagt, das könnte atypisch meines Körpers sein. Wenn man Narben hat, dann können sich Keloide bilden, wenn der Körper das abstößt. Was bedeutet denn Wildwucherung? Wie sieht man die? Man muss die Narbe sehen. Und auf der Narbe bildet sich eine Wurst, eine Fleischwurst. Und die wird immer größer. Und die muss man wegoperieren lassen, sonst geht die übers Ohr. Also das wächst richtig raus dann? Das wächst raus. Mhm. Wildes Fleisch nennt sich das. Mhm. Nun ja, dachten wir, man ist ja noch naiv am Anfang. Ich sag, gut, dann muss das wohl weggeschnitten werden. Aber die Ohren lagen zumindest an. Die Ohren lagen an, ja. Ja. Und dann ging es weiter. Und dann haben sie das Fleisch weggeschnitten. Und dann muss immer ein Stück von der, weil es ist ja Haut, müssen sie immer Haut wegnehmen. Mhm. Naja, und dann haben sie es wieder weggenommen und es wucherte wieder. Und ich habe Schmerzen gehabt, unwahrscheinlich. Und da klappte gar nichts mit. Und diese Wucherung kam immer wieder. Dann habe ich starke Bestrahlung im Krebszentrum gekriegt, die auch Krebspatienten bekommen. Mhm. Am Ohr, da wächst also nichts mehr. Jedenfalls haben sie das immer wieder operiert und das klappte einfach nicht. Wie viel Mal bist du operiert worden? 14 Mal. 14 Mal? Ja, aber davon muss man sagen, ein paar Mal im Krankenhaus und nachher habe ich es abgelehnt, von dem Arzt noch weiter operiert zu werden. Mhm. Und in Eppendorf in Hamburg gibt es eine wunderbare Klinik, die hat eine Methode entwickelt, wie man sowas in den Griff kriegen kann. Das Problem ist nur, die Krankenkasse erkennt diese Art nicht an. Hast du es heute mit 29 in den Griff bekommen? Nein. Das rechte Ohr habe ich noch immer, das muss jetzt wieder operiert werden. Das linke ist mit der Methode operiert worden. Das heißt also, es gibt immer noch nach diesen vielen Jahren, hast du diese Wucherung an dem einen Ohr? Natürlich. Ja, und das Schlimme ist, wenn man jetzt hinter mein Ohr guckt, da sieht man, sie haben alles weggenommen, alle Knorpel. Das Ohr liegt direkt am Schädel dran. Da ist also nichts mehr dahinter. Mhm. Und das eine Ohr hast du nach dieser Methode operieren lassen und hast es selbst bezahlt auch? Das haben meine Verwandten und das haben wir alle zusammengelegt. Also eine Operation kostet 25.000 Mark. Und das war wirklich effektiv? Das war sehr effektiv. Da wird das Fleisch auf -64 Grad und abgekühlt, also erfroren. Das Fleisch, wenn es kalt ist, weiß jeder, fängt es an zu bröckeln, dann kann man es abziehen. Und das ist die beste Methode. So gut, das klappt auf dem linken, aber die Krankenkasse sagt, das rechte Ohr ist nicht drin. Das macht wieder der Arzt. Ich lasse mich von diesen Menschen aber nie wieder operieren. Und das sieht die Krankenkasse nicht ein? Nein, natürlich nicht, weil da haben sie den Arzt befragt, der mich operiert hat, und der sagt natürlich, er kriegt das auch hin. Das ist natürlich, er pickt sich ja kein Auge selbst aus. Ist es denn jetzt ganz klar, dass dieses, was da jetzt durch dieses Wildfleisch, von dem du erzählt hast, dass dieses resultiert aus einem Ärztefehler? Oder kann das immer mal passieren? Ich muss jetzt so eine Formulierung, es kann passieren, aber normal ist es überhaupt nicht, weil ich habe 7 Narben schon vorher. Also es hängt nicht damit zusammen, dass dieser Assistenzarzt sich da verschnitten hat bei dir? Oh, ja, es gibt zwei Fehler, weil es gibt einmal die Wildwucherung und einmal die Knorpelschäden. Mhm. Die Knorpelschäden stammen ganz klar von dem Assistenzarzt. Da brauchen wir gar nicht. Gut, die sagen. Hängt die Wildwucherung denn mit den Knorpelschäden zusammen? Das ist gerade eine Sache, da sagt der Gutachter ja, der ein anderer Gutachter nein. Das ist immer so eine Sache für sich. Mhm. Das heißt, also da sind Gutachter schon im Spiel. Natürlich. Du hast Anzeige erstattet? Ja, sicherlich gegen den Assistenzarzt. Und es läuft ein Verfahren? Ja, es geht um die Kosten. Und seit wie vielen Jahren läuft dieses Verfahren? Ich hab das erste Mal mit 18, ja, es sind bei 10 Jahre, ne? 10 Jahre. Das sind sehr langwierige Prozesse unter Umständen. Um wie viel Geld geht es da mittlerweile? Wir denken mit den ganzen Operationen, da sind wir schon bei 60.000, 70.000 Mark. Hast du und deine Familie nicht Angst, wenn ihr das verliert, dass ihr dann die ganzen Prozesskosten zahlen müsst? Wir sind ja Rechtsschutz. Ihr seid Rechtsschutz. Wir sind Rechtsschutz. Und wir haben uns vorab gesichert und das fällt. Wir haben uns zum Glück, hat damals mein Vater mich komplett mit eingebunden in die Rechtsschutz. Mhm. Und das zählt dann ja alles mit. Habt ihr auch direkt Kontakt zu einem Rechtsanwalt aufgenommen oder habt ihr euch erst beraten lassen von den diversen Gruppen, die sich damit beschäftigen? Erstmal lässt man, es gibt in Hamburg zum Glück jemanden, also so eine Gemeinschaft, die nennt sich irgendwie für Arztfehler oder ich weiß es nicht genau. Ja. Und da haben wir angerufen und da gibt es spezielle Rechtsanwälte, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ja. Und da haben wir eine Adresse bekommen, dann sind wir zu jemandem hingegangen und das sind wirklich kompetente Menschen, die auch halt andere Ärzte kennen, weil die informieren sich dort auch. Du schlägst für dich ja damit jetzt mit während deiner ganzen Jugend- und Früherwachsenenzeit rum. Welche Auswirkungen hat das so auf dein Leben gehabt? Ja gut, das Erste war also, was aber jetzt sehe ich nicht allzu schlimm an, die Bundeswehr hat mich nach Hause geschickt. Ist nicht so ganz schlimm, ne? Das habe ich jetzt überlebt gerade eben noch. Das war vielleicht nochmal eine positive Sache, die ich erwähne. Oh, da könnte man vielleicht auch Schmerzensgeld verlangen, dass man nicht zur Bundeswehr gehen darf. Ja. Das wäre auch nochmal, würde ich sagen, 100.000 Mark wert, ne? Ja, wahrscheinlich. So könnte man ja auch argumentieren. Ich möchte gerne dem Staat dienen. Ja, sicherlich. Und dieser Arzt hat mir das verfuscht. Ja, das hätte man natürlich machen können. Aber das ist ein kleiner Tipp am Rande. Ja gut, aber sagen wir mal, das wäre der kleinste Teil. Okay. Ob man das so durchkriegt. Aber es ist halt so, ich kann niemals einen Beruf erlernen, konnte ich nie erlernen, wo ich, sagen wir mal, einen Helm beitragen müsste. Mhm. Also wenn ich auf dem Bau arbeiten wollte, hätte ich nie machen können. Was ist denn dein Beruf mittlerweile? Ich bin Kaufmann geworden. Kaufmann, also da ist es dann nicht so schlimm. Da ist es dann nicht so schlimm. Also es gab Einschränkungen in der Berufswahl. Die wahrscheinlich auch nicht so, aber auch nicht so dramatisch sind. Es gibt ja nur nicht so viele Berufe, wo man Helm tragen muss. Nein, aber halt, das ist halt dann nicht der Einschränkung. Alles, was mit Kopf wieder. Hattest du denn einen Berufswunsch, wo du einen Helm hättest tragen müssen? Ich wollte zur Polizei. Du hast, ja, ich wollte gerade sagen, da braucht man das ja nur auch. Und das bin ich nicht durchgekommen. Wie sah oder sieht es so im Privatleben aus? Hast du Hemmungen, auch Leute, Frauen anzusprechen? Das war ganz schön in meiner Jugend. Man muss sich das vorstellen, wenn ich dann saß oder so und ich hatte die Wildwucherung, dann hat mich mal einer gefragt, ob ich Krebs habe, ob ich Lepra habe, solche Sprüche habe ich dann nur gekriegt. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Wie lang sind diese Wucherungen denn, wie lang werden die? Ja, wie wenn ich mich nicht operieren lasse. Das bedeutet, die Wucherungen kommen hoch. Das ist wie eine Wurst. 5 Zentimeter, wenn man also sich ein halbes Jahr nicht operieren lässt, 5 Zentimeter hinterm Ohr kommen sie raus. Also das ist nun gerade nicht sehr ästhetisch, ne? Überhaupt nicht. Es sieht für Menschen aus, die keine Ahnung haben, und es ist natürlich, die meisten wissen es nicht, sieht es aus, ob da eine wilde Krebs oder irgendwas, Geschwür. Wie ein Geschwür sieht es aus. Hast du den Eindruck, dass du deshalb auch, weiß ich jetzt so, in Liebessachen immer ja gehemmt und blockiert warst? Ja, natürlich. Ich habe niemals meine Hinteransicht gezeigt. Von der Front kann man es nicht sehen. Ist doch ganz klar, das merke ich. Es ist immer schon, der Mensch stellt sich ja darauf ein. Der Mensch gibt immer seine schönste Seite preis. Und seine schlechteste versteckte. Und bei mir war das wirklich so, ich habe nie, zum Beispiel wenn eine Freundin von hinten mich so in den Arm nehmen wollte, wie das oft ist, habe ich mich sofort umgedreht. Um das zu vermeiden, dass sie das sieht. Weil wer will dieses Schmerzensgeld berechnen, ne? Das kann man gar nicht berechnen. Das ist unmöglich. Das ganze Privatleben, dass man darauf einstellt oder wie man sich verändert vom Ganzen. Wie wäre es gewesen, wenn ich normal alles hätte? Das kann keiner sehen. Das kann ich auch nicht beurteilen. Das kann kein Mensch beurteilen. Besteht denn jetzt die Chance, dass die Verfahren und das Verfahren läuft, dass jetzt durch einen für dich günstigen Richterspruch da auch noch Geld fließt? Dass die Kasse oder wer auch immer das bezahlt, die nochmal nötige Operation in Eppendorf? Ja, es geht darum, die Chance besteht. Die Chance besteht. Also Rechtsanwälte, okay, jetzt muss ich mal sagen, Rechtsanwälte sind ja immer sehr optimistisch und sagt natürlich, ja, dass durch das linke Ohr, das natürlich sehr gut geworden ist, sollte das rechte endlich auch gut werden. Das könnte man zeigen und das würde sich ja lohnen. Und ich glaube, keiner kann das abweisen. Bloß Gerichte sind komisch und wir müssen doch abwarten. Wir können auch nicht irgendwie schon Vorurteile treffen. Wir müssen das eben, lass es so oder so machen. Ich nehme Kredit auf, das ist mir auch egal, weil es ist für mich also wirklich von der Optik und ich fühle mich dann auch besser. Ja, die ganze Lebensqualität wird schlagartig dann sich verändern, besser und anders werden. Ne? So sehe ich das auch und ich sehe es schon am linken Ohr und Ich hoffe, man kann also schon vieles nicht mehr retten, weil es sieht jetzt schon eigentlich unmöglich auch das linke Ohr. Mhm. Die Keloide sind weg, aber man muss sich das wirklich vorstellen, wenn mir jetzt jemand hinter sein Ohr greift, fest in so eine Grube rein. Mhm. Wenn man das mal selbst so ausprobiert. Mhm. Und bei mir ist das so, man fest an seinen Hinterkopf. Mhm. Da ist nichts mehr. Lieber André, ich wünsche dir und wir alle wünschen dir von Herzen, dass diese nächste Operation bald in die Bühne geht und dass das dann doch wieder alles richtig, also relativ gut hingebogen wird. Schönen Dank. Von Herzen alles Gute. Okay, tschüss. Schöne Nacht. Ne? Danke, tschüss. Okay, tschüss. Ich begrüße jetzt den oder die Gülay, stimmt das? Ja. Die Gülay. Ja. Du bist 29 Jahre alt. Ich bin 29 Jahre alt. Du hast zum Thema Ärztepfusch bei uns angerufen. Ja. Was ist dir passiert? Mir ist es passiert, dass ich schwanger vom Herzen operiert worden bin. Ich habe es nicht verstanden. Bist du schwanger? Vom Herzen operiert worden bin. Schwanger vom Herzen operiert worden bist? Ja. Verstehe ich. Ich war schwanger also. Ja. Und mich haben die Ärzte operiert vom Herz. Wie vom Herz? Also ich habe eine Herzoperation hinter mir. Ja. Und ich war dabei schwanger. Ja. Und zwar war das so, letztes Jahr im Dezember hat meine Periode ausgesetzt. Mhm. Und da war ich bei dem Frauenarzt. Mhm. Und habe da einen Test so machen lassen, Ultraschall und so. Und er hat gemeint, es ist alles negativ, es ist nichts. Ja. Und naja, gut, dann hat er gemeint, wir warten ab nochmal bis nächsten Monat, ob sich da was tut. Kann sein, dass es eine Zyste oder irgendetwas ist. Mhm. Und dann bin ich nochmal hingegangen und hat er Ultraschall gemacht. Und er hat gemeint, der HCG-Test war negativ. Mhm. Also ich bin nicht schwanger. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das eine Zyste ist. Dann hat er gemeint, nein, es ist auch keine Zyste. Also er hat gesagt im Klartext, es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, ja. Und dann habe ich ihn, dann habe ich gesagt, ja, warum kommt dann meine Periode nicht? Weil ich habe sie normalerweise immer regelmäßig gekriegt. Ja. Und er hat gemeint, ja, sie hat keine Lust, sie will gerade nicht kommen. Und ich sollte doch froh sein, ich werde ja eh bald vom Herzen operiert. Dann wäre ich zauber und hätte keine Probleme damit. Also, es war geplant, es war schon in Planung, dass es eine Herzoperation bei dir geben sollte. Genau. Ja. Und nachdem nun der Arzt festgestellt hat, dass du nicht schwanger bist, kam es dann auch zu der Herzoperation. Es war schon geplant und ich habe ihm auch gesagt, dass ich eine große Herzoperation vor mir habe, dass ich eine künstliche Herzklappe kriege und dass er bitte gründlich mich untersuchen solle, weil ich das Risiko nicht eingehen will. Also er war vorinformiert und vorgewarnt. Vorgewarnt so, von jetzt, mir, ja. Jetzt bist du am Herzen operiert worden. Jetzt bin ich letztes Jahr am 17. oder am 13. März operiert worden. Mhm. Sogar am 14. März. Mhm. Dann bin ich aber vorher nochmal gegangen. Also ich war mindestens viermal bei ihm. Mhm. Damit ich mir sicher sein wollte, dass ich nicht schwanger bin. Welche Folge hatte jetzt diese Herzoperation für dich? Für mich hatte die Folge, dass ich also nach der Herzoperation, der Körper dehnt sich ja und das Brustbein war ja offen, dass ich stark und sehr stark unter Schmerzen litt und dass ich das Kind austragen musste, weil sonst hätte ich verblutet bei einer Abtreibung, also, weil ich mal Patientin bin. Du warst doch schwanger. Ich war schwanger. Wann hat man das festgestellt? Das hat man festgestellt, also ich bin nach der Operation nach Heilbronn versetzt worden. Mhm. Also während der Operation hat man das gar nicht festgestellt? Nein, gar nicht. Aber erst im Nachhinein? Im Nachhinein. Mhm. Welche Folgeschäden hatte denn jetzt diese Operation für dein Kind? Für mein Kind? Mein Kind hat an der Nase, der Nasenrücken fehlt an meinem Kind. Der Nasenrücken? Der Nasenrücken, ja. Also es hat eine Plattnase, kann nicht richtig atmen, hat die ganze, also sehr starke Schwierigkeiten mit dem Atmen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen deiner Operation und dieser Behinderung? Gibt es, ja. Das ist das Marcumar, was ich genommen habe. Das ist ein Medikament, oder was? Das Medikament, ja. Erstens das Medikament. Dieses Medikament hätte man dir nicht verabreicht, wenn man gewusst hätte, dass du schwanger bist. Man hätte mich gar nicht operieren dürfen. Genau, das wäre natürlich dann die letzte Konsequenz gewesen, Durch den Herzkatheter, das Mittel, was ich reinkriege, durch die Röntgenaufnahmen, durch den Zahnarzt trinken, durch überhaupt alles. Mhm. Ne? Nun fehlt ein Stück der Nasenwand bei deinem Kind. Also oben, ja, der Nasenrücken fehlt. Der Nasenrücken. Mhm. Was hat das jetzt wieder, was bedeutet das für dein kleines Kind? Für mein kleines Kind bedeutet das, also sie kriegt nachts schwer Luft. Mhm. Ich muss ständig zum Arzt mit ihr, weil sie immer zu ist, immer trocken. Sieht man denn, sieht die Nase äußerlich denn normal aus? Ja, nein. Das sieht aus wie eine Boxernase. Also ganz platt. Platt. Kann man da operativ was machen? Operativ kann man machen, erst wenn der Körper ausgewachsen ist. So, Gülay, nun hat ja nun eindeutig, würde ich sagen, der Arzt Schuld, der dich anfänglich untersucht hat, nämlich dein Gynäkologe. Genau. Hast du etwas gegen diesen Mann unternommen? Nein, habe ich noch gar nichts. Warum nicht? Ich war nach der Operation so fertig, erstens mal durch die Schmerzen, zweitens mal wusste ich gar nicht, dass ich schwanger bin. Und die hätten mich auch gar nicht untersucht, weil ich bekam die ganze Zeit einen dicken Bauch und hatte Schmerzen. Und dann habe ich darauf bestanden, die sollen mich doch bitte zur Sonographie schicken und gucken, was da ist. Weil ich hatte Angst, dass ich Wasser in den Lungen habe. Quasi in der Nachsorge zu deiner Operation hat man das in der Klinik dann festgestellt. In der Klinik, ja. Das war am Ostermontag. Denkst du denn darüber nach, diesen Arzt zur Rechenschaft zu ziehen? Ja, ich denke darüber nach, diesen Arzt zur Rechenschaft zu ziehen. Ich habe es noch nicht schriftlich in der Hand, Gott sei Dank. Weil ich bin vor der Operation noch zu ihm hingegangen, den letzten Tag, und habe zu ihm gesagt, ich will es bestätigt haben, dass ich nicht schwanger bin. Und das hat er gemacht? Weil ich jetzt zur Operation gehe. Ah ja. Und er hat mir es also schriftlich gegeben, mit Unterschrift. Hast du mit einem Anwalt schon gesprochen? Habe ich noch nicht. Hast du noch nicht. Dann glaube ich, ist dein Fall auch sehr interessant für meinen nächsten Gesprächspartner gleich nach der Pause. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe es anfänglich schon gesagt, dass ich mit Herrn Zimmermann verbunden sein werde. Herr Zimmermann ist selbst Arzt und er ist Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Marburg. Bleib du auch mal auf jeden Fall vor dem Fernseher oder am Radio, dann kann Herr Zimmermann zu deinem Fall gleich auch mal was sagen und Stellung beziehen. Mhm. Sollen wir so verbleiben, liebe Gülay? Alles klar. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Ich bedanke mich. Tschüss. Danke, ciao. Jetzt haben wir 1.35 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist WDR Radio 1 Live und also WDR Fernsehen mit dem Talkradio Domian und unser Thema heute Nacht heißt Ärztepfusch. Wer von euch ist selbst betroffen von Ärzte-Kunstfehler, von Ärztepfusch? Wer hat so etwas in der näheren Umgebung erlebt, in der Familie? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, die Telefon lautet 0180 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, 0180 567 8110. Und jetzt bin ich, wie angekündigt, verbunden mit Christian Zimmermann, Präsident des Allgemeinen Patientenverbandes in Marburg. Ich grüße Sie herzlich. Ja, hallo. Herr Zimmermann, fangen wir gleich mal mit dem Fall von der Gülay gerade an. Sie haben mir alles mitgehört. Ich habe das mitgehört. Wenn Sie vielleicht da mal was zu sagen können. Ja, also bei diesem Patientenanliegen wird deutlich, wo die Probleme bei diesen Behandlungsfehlerfällen liegen. Der Arzt wird nämlich nicht zum Erfolg verpflichtet, sondern der Arzt leistet eine Dienstleistung höherer Art. Und jetzt ist es für den Patienten natürlich außerordentlich schwierig, nach einem Schaden festzustellen, als medizinischer Laie festzustellen, ist der Schaden Folge eines ärztlichen Behandlungsfehlers und eines schuldhaften Verhaltens des Arztes Oder ist dieser Schaden möglicherweise ein schicksalhafter Ablauf? Also Sie meinen, dass dieses Kind jetzt, dass ein Stück von der Nasenhinterwand fehlt, ist nicht unbedingt in Zusammenhang zu bringen mit diesem Medikament und mit der Herzoperation. Also ich kann es nicht unmittelbar zuordnen. Mhm. Es gibt natürlich eindeutige Fälle, wo man sagen kann, das kann nur durch Ärztepush verursacht worden sein. Aber allein die Tatsache, dass der Gynäkologe bestätigt hat, sie ist nicht schwanger, reicht das nicht schon aus, um da irgendetwas zu unternehmen? Das reicht nicht aus. Also sieht folgendermaßen aus, der Arzt muss seinen Arztvertrag mit dem Patienten verletzt haben und diese Verletzung muss darüber hinaus ursächlich für den Schaden der tatsächlich eingetretenen Art geworden sein und darüber hinaus muss der Arzt sich schuldhaft verhalten haben. Also wenn es gar keine andere Möglichkeit gab. Aber er hat sich ja schuldhaft verhalten, er hat fehldiagnostiziert. In diesem Falle ja, mhm, das kann man ja sicherlich sagen. Also das ist unverzeihlich, er muss die Patientin ernst nehmen, er muss der Sache nachgehen, mhm, er muss prüfen, ob nicht doch eine Schwangerschaft vorliegt. Und hier liegen sicherlich grobe Verletzungen der ärztlichen Sorgfaltspflicht vor. Würden Sie denn der Gülay empfehlen, auf jeden Fall initiativ zu werden und ein Verfahren zu beginnen? Ja, also mein Rat wäre, dass sie erstmal versuchen soll, den medizinischen Sachverhalt abzuklären, mhm, und zu prüfen, ob sich hier eine Ursächlichkeit zwischen dem damaligen ärztlichen Verhalten, ja, und der Nasenschädigung oder der Nasendeformation des Kindes beweisen lässt. Wie macht man das denn? An wen wendet man sich da? Ja, also unser Rat ist, wenn die betreffende Patientin einen vertrauenswürdigen Hausarzt hat, mhm, dass sie mit dem zunächst mal das Problem bespricht. Mhm. Da muss sie aber auch sicher sein, dass der Hausarzt nicht im ärztlichen Standesdenken befangen ist, sondern auch bereit ist, gegebenenfalls auf ein Kunstgelenk hinzuweisen. Also ärztliches Standesdenken heißt, die Brüder halten ja doch zusammen. Richtig, ne? Eine Krähe hackt der anderen keine Augen. Ja, das ist ja das immer, wovor man als Laie Angst hat. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dieses ärztliche Standesdenken, den berühmten Schleier der kollegialen Barmherzigkeit über das Fehlverhalten eines Kollegen zu breiten, die ist besonders ausgeprägt bei großen Kliniken, Universitätskliniken, mhm, während sich praktische Ärzte, die ein persönliches, gutes persönliches Verhältnis zum Patienten haben, mhm, davon doch weitgehend frei machen können. Traut sich denn dann überhaupt so ein, ich sag mal so ein kleiner Hausarzt, sich da groß rauszuhängen mit seinem Namen? Ja, meist wird er natürlich nicht bereit sein, sagen wir, ein Kunstfehlergutachten zu erstatten. Mhm. Er wird häufig, wenn es kompliziertere Fälle sind, auch gar nicht die Kompetenz, mhm, dafür haben. Aber es hilft ja schon mal weiter, wenn er den Patienten einfach fachlich berät. Mhm. Auch zum Beispiel sagt, hier spricht alles dafür, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. Also das wäre der erste Tipp an die Gülay, sich einen guten Arzt ihres Vertrauens auszusuchen und um diese Frage erstmal zu klären. Sofern sie das hat. Ja. Der zweite Schritt wäre, dass sie versucht, über die medizinischen Dienste der Krankenkassen, ich gehe davon aus, sie ist in einer gesetzlichen Kasse, wie die meisten, etwa 90% der Patienten sind in einer gesetzlichen, mhm, Kasse. Die gesetzlichen Kassen haben einen sogenannten medizinischen Dienst und dann dort den Antrag zu stellen, dass ein Gutachten erstellt wird. Mhm. Die medizinischen Dienste der Kassen erstatten das in aller Regel sogar kostenlos. Und da kann man jetzt den medizinischen Sachverhalt als erstes mal abklären. Nun ist man ja, das hatten wir gerade ganz am Anfang ja auch schon thematisiert, wenn man so geschädigt ist oder vielleicht sogar schwerst geschädigt, hat man erstmal mit sich selbst zu tun, mit dem eigenen Schicksal. Die eine Dame hat erzählt, dass sie amputiert ist. Ja. Und man hat dann vielleicht wenig Sinn und Nerven, sich mit irgendwelchen juristischen Sachen rumzuärgern. Was würden Sie denn jemandem raten, der nun wirklich erstmal seelisch auch ziemlich am Boden ist, aufgrund eines Fehlers, sich dennoch wehren will und vielleicht nicht den Nerv hat, dann irgendwie bei der Krankenkasse anzurufen und 1000 Formulare auszufüllen. Was soll der tun? Ja, es ist natürlich schwierig für die Patienten, wenn sehr gravierende Schäden aufgetreten sind, sich selber zu wehren. Aber gleichwohl muss sich der Patient darüber im Klaren sein, dass natürlich das Durchfechten eines solchen Behandlungsfehlerverfahrens, was durchaus gütlich enden kann, immer einen ganz erheblichen Einsatz erfordert. Würde das dann bedeuten, dass man sich zum Beispiel auch an Ihren Verband in der Not wenden kann und dass Sie konkrete Tipps und Hilfe auch leisten? Das wäre eine Möglichkeit. Aus diesem Grunde haben wir uns, weil das Problem also derartig schwierig von dem einzelnen Patienten zu bewältigen ist, haben wir uns vor ca. 20 Jahren zusammengeschlossen, mhm, haben diese Erfahrung gesammelt. Denn leider ist es ja immer so, wenn der Patient auf sich allein gestellt so eine Sache durchficht, ist es ad 1 natürlich sehr schwierig und meist geht dann die Erfahrung, die der einzelne Patient gesammelt hat, geht unter. Mhm. Haben Sie denn zum Beispiel auch Listen von Rechtsanwälten, die sehr gebrieft sind auf solche die Sachen? Die haben wir. Nur das Problem ist also nicht primär juristischer Art, sondern das Problem ist primär medizinischer Art. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn ein überzeugendes medizinisches Sachverständigengutachten vorliegt, was hieb- und stichfest ist, mhm, und was dann sehr schwer durch ein Gefälligkeitsgutachter aus den Angeln gehoben werden, mhm, kann, dass man eben auch gegebenenfalls den Arzt überzeugen kann, doch einer gütlichen Einigung. Sie könnten aber auch zum Beispiel Kontakte knüpfen zu Gutachtern. Ohne weiteres. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man das so sagen kann. Das ist also sozusagen der entscheidende Punkt. Jemand ist geschädigt. Ja. Jemand hängt wirklich vollkommen in den Seilen. Er kann sich an Sie wenden. Sie können Adressen geben von Gutachtern. Und somit ist der erste Schritt schon mal getan und am Laufen. Also, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen, wir übernehmen die Organisation der Hilfe und versuchen dann, die Experten, die der Patient in aller Regel nicht kennt, diese Experten nachzuweisen. Wie hoch ist eigentlich die Erfolgsquote bei solchen Beschwerden oder solchen Verfahren? Das ist außerordentlich schwer zu beurteilen, und zwar deshalb, weil es bundesweit keine Statistiken gibt. Es gibt weder Behandlungsfehlerstatistiken, das sind alles Hochrechnungen, Schätzungen, die wir aufgrund wissenschaftlicher Veröffentlichungen angestellt haben. Wir gehen aber davon aus, dass etwa 2/3 der Patienten Beschwerden berechtigt sind und dass über die Hälfte bei einer sachgerechten Vorgehensweise auch durchgesetzt werden können. Ist immerhin schon was. Aber es besteht natürlich die Gefahr, wenn, was wir gerade auch schon gehört haben, wenn die Patienten nicht rechtsschutzversichert sind, dass die hinterher eine irre Kostenlawine am Hals haben. Ne? Ja, und deshalb ja auch unser Ratschlag, also primär erstmal zu prüfen, wie sieht der medizinische Sachverhalt aus, ist ein Gutachter bereit, hier einen Behandlungsfehler zu bestätigen und kann dann mithilfe eines Gutachtens doch mit einer Erfolgsaussicht in ein solches Verfahren eingetreten werden, sofern der Arzt nicht aufgrund des Gutachtens seinerseits die ärztliche Haftpflichtversicherung einschaltet und über die ärztliche Haftpflichtversicherung eine Regulierung des Schadens veranlasst. Herr Zimmermann, ich würde gerne noch mal die beiden noch zwei Fälle von vorhin ansprechen. Einmal den Fall von Anita, Stichwort Sohn, Meniskus, vor 14 Jahren operiert. Wann ist so eine Sache eigentlich verjährt? Ja, also sieht folgendermaßen aus. Der Patient hat zwei Ansprüche. Einen Schmerzensgeldanspruch und einen Schadensersatzanspruch im engeren Sinne, den sogenannten materiellen Schadensersatz. Der materielle Schadensersatz verjährt nach 30 Jahren. Das Schmerzensgeld, sogenannte immaterielle Schadensersatz, verjährt nach 3 Jahren. Die dreijährige Frist beginnt allerdings erst dann zu laufen, wenn der betreffende Patient hinreichende Kenntnis von Schaden und Schädiger hat. Und der Bundesgerichtshof sagt, diese Kenntnis muss so beschaffen sein, dass der Patient doch mit einiger Aussicht auf Erfolg einen Prozess einleiten kann. Dies würde bedeuten, dass der Sohn von Anita durchaus Chancen hat. Dass er zumindest beim immateriellen Schadensersatz durchaus Chancen hat, weil die 30-jährige Frist ja auf gar keinen Fall noch abgelaufen ist. Dann noch ein Wort zu den Ohren von André. Ja. Da habe ich also erhebliche Bedenken bezüglich des Keloids. Das ist so eine hornartige Bucherung, die ja auch sehr plastisch beschrieben worden ist. Das kann tatsächlich auch bei einer sorgfältig durchgeführten Operation hinterher auftreten. Kann also da steckt kein Abzeichen. Also das ist sehr schwierig, das nachzuweisen. Das kann sehr unangenehme Folgeschäden geben. Es gibt sogar unterschiedliche Lehrmeinungen darüber. Manche Ärzte sagen, man soll am besten überhaupt die Hände davon lassen, weil es immer schlimmer wird, je mehr man operiert. Und so ein Geschehensablauf scheint ja hier auch aufgetreten zu sein. Aber diese Methode, diese Operationsmethode in Eppendorf scheint ja erfolgreich zu sein mit dem Einfrieren des Fleisches. Ja, das scheint also ein sehr vernünftiger Eingriff gewesen zu sein. Allerdings soweit dann diese zu weitgehende Entfernung des Knorpels kritisiert wurde, da scheint also tatsächlich ein Behandlungsfehler zu sein. Eine heikle Sache ist das mit dem André, aber da läuft ja auch einiges. Ich würde Sie gerne jetzt zum Schluss noch fragen, was geschieht eigentlich mit Ärzten, mit Chirurgen, die ganz gravierende Kunstfehler zu verantworten haben? Wo wirklich ganz schlimme Dinge passiert sind. Ist das wirklich so, dass die dann da irgendwie ein bisschen Geld hinlegen müssen, gar nicht mal aus der eigenen Tasche, nämlich die Versicherung zahlt das ja, und die können dann ganz normal weiterarbeiten? In aller Regel ist es so. In aller Regel wird es so gehandhabt. Das ist doch empörend. Also die Patienten werden entschädigt und eben in vielen Fällen müssen sie froh sein, überhaupt entschädigt zu werden. Wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, die Patienten wollen ganz überwiegend die Ärzte gar nicht hängen sehen, ich sage das mal so salopp, sondern was die Patienten wollen, das sagen sie uns auch immer wieder, ist, dass der einmal eingetretene Schaden angemessen ausgeglichen wird. Nun spielt man sich mal den Fall durch. Es gibt ja immer wieder solche Horrorstories zu hören, dass vielleicht auch ein falsches Bein amputiert worden ist. Wenn mir das passieren würde, würde ich gerne salopp gesagt den Arzt hängen sehen. Können Sie das verstehen? Kann ich verstehen, aber das ist im Grunde genommen deshalb der falsche Weg, weil die strafrechtlichen Aussichten unvergleichlich geringer sind als die zivilrechtlichen Aussichten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man, wenn man zivilprozessual vorgeht oder eine gütliche Einigung primär anstrebt, doch wenn das Verfahren sachgerecht geführt wird, in der Mehrzahl der Fälle Schadensersatz und Schmerzensgeld erreichen kann. Während im Strafverfahren, also wenn Sie das als Hängensehen des Arztes ansehen, wenn man zum Staatsanwalt geht, Strafanzeige erstattet, dann ein Strafverfahren einleitet, im Strafverfahren von 1000 angezeigten Ärzten letztendlich nur 2 verurteilt werden. Da können sich die Kosten ausrechnen, die der einzelne Patient hat. Auf jeden Fall, so habe ich Sie jetzt auch verstanden und so ist ja nur auch die Essenz Ihrer Arbeit. Die Leute sollten sich wehren, wenn etwas passiert ist. Sie sollten sich gut beraten lassen vorher. Unbedingt, ja. Unbedingt. Und ja. Sie sind eine Anlaufstelle von vielen anderen Anlaufstellen in Deutschland, wenn man sich da überfordert fühlt und auch Angst davor hat, so eine große Sache durchzufechten. Ja. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und für die Informationen und wünsche Ihnen bei Ihrer Arbeit auch viel Erfolg und alles Gute. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Herr Zimmermann, wiederhören. Tschüss. Ja, wiederhören. Jetzt ist der Lutz dran und der ist 42. Ja, hallo. Lutz, ja. Hi. Ich habe ja schon öfters mal deine Sendung gesehen und ich weiß, dass deine Sendung Trost spendet, auch denen, die nicht an Leben Gott glauben. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr gut. Mhm. Es geht, bei mir geht es um Folgendes. Ich bin letzten Mittwoch von der Arbeit abends, spätabends nach Hause gekommen und fand meine Frau vor, mit schreiend und um sich schlagend. Mhm. Ich habe natürlich sofort den Notarzt gerufen, die kamen auch gleich. Ja. Und haben meine Frau ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, in die Intensivstation gebracht. Dort wurde meine Frau ruhig gestellt. Mhm. Das geht schon wieder. Ja. Ich muss vielleicht dazu sagen, sie hatte 2 Jahre vorher ganz schlimme Depressionen. Mhm. Und hatte einen Selbstmordversuch und war in der gleichen Klinik gewesen. Mhm. Muss ich dazu sagen. Also man kannte sie dort. Man kannte sie dort, ja. Mhm. Und jetzt, gerade im letzten Vierteljahr, hat sie so eine hervorragende Entwicklung durchgemacht, hat die Depressionen selbst überwunden. Mhm. Und hat einen Weg gefunden. Also so glücklich und so gut hatte ich sie noch nie vorher erlebt. Jetzt hat man sie in der Intensivstation oder in der Notbetreuung hat man sie ruhig gestellt, sagst du? Ja. Man dachte, also das gibt sich schon wieder und was soll's. Ja. So, na, das war mittwochs und sonntags. Letzten Mittwoch, ne? Am 23. Am 23. Am 23. Mhm. So. Und dann am Sonntag dann ist sie, also unveränderter Zustand. Man hat sich dann entschlossen, am Montag sie in ein anderes Krankenhaus zu überführen, mhm, und dort eine CT, eine Computertomographie zu unterziehen, um also das Hirn zu untersuchen. Ja. War sie denn während der Tage vorher bei Bewusstsein? Nein. Nein. Mhm. Nein. Wie ist es dann weitergegangen? Es wurde dann ein Aneurysma festgestellt, ein Hirnbluten bei, mhm, dieser Röntgenuntersuchung. Mhm. Und der Arzt dort in dem anderen Krankenhaus, der war ein ausgezeichneter Arzt. Ist auch sehr auf mich eingegangen. Das heißt, die Frau hat mit dem Gehirnbluten viele Tage einfach nur so da gelegen. Ja, genau. Und man hätte, wenn man das direkt diagnostiziert hätte, genau, irgendetwas oder was Effektives unternehmen können. Genau so ist es. Mhm. Und ich habe, der Arzt hat dort sehr, sehr intensiv und dann sehr deutlich mit mir gesprochen. Ich habe ihn auch ganz genau gefragt. Ach so, vielleicht noch so viel. Dann am Montag hat man sich dann entschlossen, nach dieser Untersuchung, am Dienstag früh wird gleich die Operation durchgeführt. Mhm. Das war aber nicht mehr möglich, weil Fieber eingetreten ist und die Adern praktisch im Hirn verkrampft sind. Mhm. Das konnte also nicht operiert werden. Jedenfalls, ich habe dann den Arzt gefragt, wie denn so überhaupt die Chancen für meine, mhm, Frau sind. Ja. Das Ergebnis, dann sagte er mir, ich habe ihn ganz genau gefragt, fast wörtlich habe ich ihn gefragt, Herr Doktor, wenn meine Frau sofort richtig untersucht worden wäre und die Operation innerhalb von 72 Stunden hätte stattfinden können, mhm, wie hätte sie dann noch eine echte Chance? Und da sagte der Arzt zu mir, hören Sie, Sie haben sich die Antwort praktisch selbst gegeben. Aber ich bin befangen, ich kann Ihnen da nichts Näheres weiter dazu sagen. Also sie hätte eine echte Chance gehabt? Ja. wie ist es denn dann deiner Frau weitergegangen? Ja. Meine Frau ist gestern gestorben. Ist sie nochmal zu Bewusstsein gekommen? Ja, am Sonnabend, am Sonntag. Ist sie nochmal richtig zu Bewusstsein gekommen? Ja. Hat sie sprechen können? Ganz schlecht. Aber sie hat uns erkannt und sie hat sich, also meine Tochter in mich, sie hat sich natürlich auch riesig gefreut. Mhm. Und am Sonntag dann bin ich gegen 15 Uhr aus dem Krankenhaus dann raus mit meiner Tochter. Und ich war dann zu Hause und um 4 rief der Arzt an, dass also nochmal eine akute Blutung eingetreten ist. Und ich bin dann sofort nochmal hingefahren und da hat sie mir gesagt, hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass also keine Chance mehr besteht. Mhm. Als du dann nochmal hingefahren bist, war sie da auch noch bei Bewusstsein dann? Und ist auch nie wieder zu Bewusstsein gekommen. Also man hat sie auch dann nicht mehr operiert? Nein, das war nicht möglich. Das war nicht möglich. Mhm. Wie alt war deine Frau? 36 Jahre. Mhm. Und ihr habt ein Kind? Ja. Mhm. Der liebste Mensch, den es auf der Welt gibt. Über was habt ihr euch noch unterhalten, als ihr sie besucht habt? Es war von der Sache her keine Unterhaltung. Mhm. Ich habe ihr erzählt, sie hat zugehört und sie hat auch mal gelächelt. Und ich denke schon, dass sie das verstanden hat, mhm. aber eine richtige Unterhaltung war sie nicht mehr. Aber dann habe ich natürlich auch eine Strafanzeige gestellt, weil ich will nicht irgendwie Geld oder was weiß ich, das bringt mir meine Frau nicht zurück. Mhm. Aber ich will, dass andere Menschen vor so einem Arzt behütet werden, dass dort nicht wieder so was auftreten kann. Also du hast schon eine Strafanzeige gestellt, das ist schon eingeleitet. Ja. Mhm. Und leider, ich wollte auch anderes Leben retten. Mhm. Ich habe das auch mit meiner Frau abgestimmt gehabt und ich wollte also Organspenden zulassen. Ja. Also, und nun leider aufgrund dieser Strafanzeige ist es eben so, dass der Staatsanwalt die Leiche beschlagnahmt hat und die Organentnahme nicht mehr durchgeführt werden kann. Ja. Das heißt, dieser Arzt, der meine Frau verpfuscht hat, hat letztlich auch noch Menschen geschädigt, die Hoffnung auf eine gesunde Niere oder ein gesundes Herz genommen. Mhm. Und ich finde das, ich finde einfach keine Worte. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du in guten beratenden Händen bist, dass du einen guten Anwalt hast? Ich habe überhaupt keinen Anwalt. Du hast gar keinen Anwalt, du hast es so aus eigenen Initiativen. Ich kann mir das auch eigentlich gar nicht leisten. Mhm. Ich bin selbstständig, ich habe ein kleines Geschäft, ich kann mir das nicht leisten. Hast du denn eine Rechtsschutzversicherung? Nein. Nein. Lutz, wir würden gerne dir den Kontakt herstellen zu dem Dr. Zimmermann, mit dem ich gerade gesprochen habe. Ja. Ich glaube, das wäre sehr gut. Ich habe mit der Kollegin gesprochen und habe das gar nicht alles so richtig gehört. Ja, ja. Ich höre gerade in der Regie, dass der Dr. Zimmermann noch da ist. Könnten wir ihn vielleicht dazu schalten? Ist das möglich? Ich frage mal die Regie. Geht das? Herr Zimmermann? Ja, ich bin da. Sie haben, schön, dass Sie noch da sind, das freut mich. Ich habe den Lutz auch noch in der anderen Leitung, also wir können jetzt zu dritt aussprechen. Ja. Sie haben gerade diesen Fall gehört. Ja, das ist in der Tat ganz erschütternder Ablauf. Und der Patient bzw. der Angehörige der Patientin, der Ehemann, der müsste sich klar sein, was er will. Wenn er selber sagt, dass es ihm nicht darum geht, Schadensersatz und Schmerzensgeld zu erreichen, dann könnte er versuchen, über eine Strafanzeige dann den Arzt zur Rechenschaft zu ziehen. Mhm. Nur er muss sich darüber im Klaren sein. Die Strafanzeige, ja. Im Strafverfahren. Moment, Lutz, was hast du gesagt? Ja, ich sag, die Strafanzeige habe ich gestellt. Die hast du gestellt. Mhm. Ja. Es läuft dann so, dass die Staatsanwaltschaft ein Gutachten einholt. Mhm. Und gerade im Strafverfahren sind die Gutachter extrem kollegial, weil jeder Angst hat, dass er natürlich auch mal in ein Strafverfahren verwickelt wird. Mhm. Und gerade in Strafverfahren sehen wir immer wieder, dass da also teilweise ganz abenteuerliche Behauptungen aufgestellt werden. Mhm. Und wir sagen, dass es in diesem Behandlungsfehlerverfahren einmal Halbgötter in Weiß und Esel in Schwarz gibt. Mhm. Das Schlimme ist, dass die Juristen also praktisch jeden Unfug, jeden medizinischen Unfug glauben, der da verbraten wird. Mhm. Und das macht es für die Justiz außerordentlich schwer, eine kritische Distanz zu gewinnen und auch tatsächlich Ärzte zu verurteilen. Das heißt, Sie machen dem Lutz nicht sehr viel Mut, dass das... Mut schon. Also wenn jemand will, soll er versuchen, die Sache durchzufechten. Mhm. Es ist ja nicht aussichtslos, nur die Chancen, und das sollte man ehrlich sagen, die Chancen sind im Strafverfahren denkbar ungünstig. Mhm. Ich hatte vorhin gesagt, 1000 angezeigte Ärzte, davon werden 2 verurteilt. Mhm. Und da kann man sich ungefähr die Chancen ausrechnen, die jetzt der Ehemann der Patientin bei dieser Fallgestaltung hat. Finden Sie es denn wichtig, dass der Lutz sich auf jeden Fall einen Rechtsanwalt nehmen sollte? Ja, ich würde sagen, es ist im Strafverfahren nicht unbedingt notwendig. Mhm. Denn im Strafverfahren muss der Staatsanwalt ohnehin ermitteln. Mhm. Und der Rechtsanwalt wird zur medizinischen Sachverhalt wenig beitragen können. Mhm. Was aber wichtig wäre, dass er versuchen sollte, einen Gutachter zu bekommen, der die ganze Sache mal medizinisch objektiv beurteilt und vielleicht dem Staatsanwalt dann die entscheidenden medizinischen Argumente an die Hand gibt, dass, falls Sorgfaltsmängel in diesem Falle vorliegen, wofür natürlich eine ganze Menge spricht, dass dann auch der Arzt strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden kann. Also Herr Zimmermann, ich fände es sehr gut, wenn Sie jetzt außerhalb unserer Sendung mit dem Lutz nochmal sprechen würden. Ja. Und in aller Ruhe diesen Fall nochmal diskutieren könnten und ihm vielleicht dann auch ein paar konkrete Tipps geben. Also wir stellen den Kontakt dann her und tauschen die Telefonnummern aus und dann können Sie in Ruhe mit dem Lutz auch nochmal sprechen. Ich danke Ihnen, Herr Zimmermann. Bitte. Lieber Lutz, du bist noch da, ne? Ja. Jetzt höre ich gerade die Schlussmusik unserer Sendung. Jetzt ist es gerade sehr sachlich gewesen und dir steckt natürlich dein ganzes Herz ist voller Trauer und das habe ich gerade natürlich mitbekommen. Ich möchte dir mein Beileid aussprechen. Es ist schön, dass du deine Frau noch hast sprechen können. Ja. Das ist sehr schön. Und du hast ein Kind und vielleicht vermittelt dir das doch auch schon sehr viel Trost, dass du die Tochter hast und dass du die Tochter im Sinne deiner Frau erziehen kannst. Alles Gute und wir stellen den Kontakt dann zu Herrn Zimmermann her. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen, Lutz. Tschüss. Tschüss. In der Technik war Leo Scholten. Morgen sind wir ganz offen. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen.